Es gibt immer jetzt Zwischenpausen, wo man Gehmeditation üben soll, ne? Oder wo man sich ausruht. In dieser Zeit ist so, wenn Sie wirklich tief in diese Elemente Meditation eingehen möchten, und das ist der einzige Weg, der zu wirklicher tiefe Erlebnis führt, anderer Weg ist nicht möglich, dann muss man Kontinuität in Meditation haben. Kontinuität ist wird erklärt im Buddhismus als Kontinuität in den vier Körperhaltungen. Das ist Erklärung von Kontinuität. Ich sitze jetzt, aber diese Erfahrung, das meditative Erfahrung soll nicht verloren gehen, wenn ich gehe oder wenn ich liege oder wenn ich stehe. Die soll immer weitergehen. Das ist die Voraussetzung, dass man tief in die Meditation eingeht. Also jetzt kurz, vielleicht halbe, 20 Minuten, dann gibt es Pause. In der Pause, Sie können dann nicht so konzentriert arbeiten, aber Sie sollen sich bemühen, dass Sie nicht verlieren, dieser Überblick von den Elementen. Dann Sie verstehen, dass was sich bewegt hier jetzt sind die Elemente. Wenn ich Fuß aufhebe, dann die leichten Elemente kommen zum Ausdruck, wenn ich Fuß wieder senke, das sind die schweren Elemente, die zum Ausdruck kommen. Jeder Element hat auch schwere Seite und leichte Seite. So die schwere Seite von Erde ist die Härte, die Rauheit und die Schwere. Und die leichte Seite ist Gegenteil. Die schwere Seite von Wasser ist Kohäsion. Die leichte Seite ist Fließen. Schwere Seite von Feuer ist Kälte. Die leichte Seite ist Hitze. Schwere Seite von Wind ist Unterstützen. Die leichte Seite ist dann Bewegung, Pulsierung. Und auch die Elemente, dann die schweren Elemente ist Erde und Wasser. Die leichten Elemente ist dann Feuer und Wind. Immer gibt es Balance zwischen den Elementen. Und indem man geht, dann aufheben von Fuß, dann die leichten Elemente kommen zum Ausdruck, wieder senken, die schweren Elemente. Diese Achtsamkeit oder Bewusstsein von den Elementen, wenn ich Erfahrung von Körper mache, sind die Elemente im Spiel. Das sollte man sich bemühen, auch nicht nur im Sitzen, aber auch in Gehen, auch in Liegen, auch in Stehen, sollte man diese Achtsamkeit weiter. Ja, bitte. Aber wenn ich bleibe doch jetzt, wenn ich jetzt mit Druck oder mit Bewegung übe, also mein erstes Windelement Betrachtung, dann bleibe ich doch auch danach mit der Aufmerksamkeit nur auf diesem Element und oder soll ich da alle schon auch mit reinmischen? Na, das kommt dann natürlich, dass die Eindrücke die kommen zusammen. Wir trennen die Elemente nur, damit wir sie Ja. dann alle zusammenfassen können. Aber jetzt Dann, wo trennen. es Druck ist, bestimmt gibt es Härte, Weichheit. Ja. Ohne das ist kein Druck möglich. Und Fließen ist auch da. Und alles kommt drum zusammen. Aber sie erst untersuchen Sie ein nach dem anderen, Ja. damit Sie sie als Ganze schaffen. Okay. Aber erst eines. Erst eine. Aber im Gehen natürlich ist es schwer, nur auf Druck. Dann sie bleiben bei allgemeinem Eindruck von dem Element. Das, was ich sagen wollte. Okay, dann. Indem sich der Körper bewegt, ist nichts anderes als Windelement. Bewegung ist nichts anderes als Windelement. Das ist Geist erzeugte Windelement. Das bewegt den Körper. Und was wird bewegt? Das ist diese Wasser und Erde und Feuer und so weiter. Allmählich kommt es alles zusammen.